Die nepalesische Zeitung Arpan vom 26. Mai veröffentlichte einen Beitrag des Vorsitzenden der nepalesischen Journalistengesellschaft über den erfolgreichen Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete Pukuksung 2 in der TVRK. Darin hob er hervor, sowohl die USA und ihre Handlanger, die durch die Nachricht über den erfolgreichen Raketenstart der TVRK in Verlegenheit geraten seien, als auch die UNO führen die öffentliche Meinung irre, um das Ansehen der TVRK zu beeinträchtigen. Die USA sollen ihre falsche, feindselige TVRK-Politik korrigieren und die TVRK nicht mehr betreuen und anreizen.